Kundgabe 6622. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.08.1956. Hoher Wert des rechten Gebetes. Alles wird euch zum Segen gereichen, wozu ihr euch meinen Segen erbittet. Wenn ihr wie Kinder zum Vater kommet und mich bittet, verschließe ich nicht mein Ohr, sondern ich bedenke euch dieser Bitte gemäß. Und das soll euch feste Gewissheit sein, dass ich euch höre, dass ich mein Ohr immer zu euch neige und mich der zutraulichen Worte freue, die euer Herz spricht, auch wenn euer Mund stumm dabei bleibt. Und so leite ich euch denn auf allen Wegen, die ihr gehet, und ich werde immer alles so fügen, dass es euch zum Segen gereichet. Ihr wisset es nicht, wie gnadenreich sich die innige Verbindung mit mir auswirkt, die ihr durch ein Gebet im Geist und in der Wahrheit mit mir herstellt. Durch diese innige Bindung macht ihr es möglich, dass meine Liebekraft in euch einströmen kann, die der Seele einen gewaltigen Auftrieb gibt, die ihr zur Entfaltung verhilft, wie ein frischer Wasserstrahl eine Knospe zur Blüte werden lässet. Die Seele braucht diese Kraftzufuhr, aber sie kann ihr nicht zuteil werden, wenn die Herzenstür verschlossen ist, was stets der Fall ist, solange sich der Mensch von mir isoliert. Er muss sich freiwillig öffnen, und das geschieht eben durch die Verbindung mit mir im Gebet. Jedes innige Gebet bedeutet den Zusammenschluss mit mir, weil ich eines jeden solchen Gebetes achte. Ist aber eine geistige Bitte Inhalt des Gebetes, so ergießet sich mein Gnadenstrom im Übermaß über mein Kind. Und die Seele hat einen großen Schritt getan zur Höhe. Denn meine Kraft bleibt nicht wirkungslos, auch wenn euch als Mensch diese Wirkung nicht offensichtlich ist. Wie leicht könnten sich die Menschen die Umgestaltung ihres Wesens machen durch das rechte Gebet. Ein Gebet im Geist und in der Wahrheit ist der direkte Weg zu mir, der dem Menschen das einträgt, was er nötig braucht, meine Liebekraft. Dann kann er allen Anforderungen nachkommen, die ich an ihn stelle, auf dass er ausreife. Dann wird er die Arbeit an seiner Seele ausführen können und keine Schwäche zu fürchten brauchen. Denn immer kann er sich im Gebet wieder neue Kraft zuvor sichern. Und er wird nicht am Wege liegen bleiben, sondern sicher das Ziel erreichen. Wer aber nimmt es ernst, seine Seele so zu gestalten, dass ich sie aufnehmen kann in mein Reich? Dass sie in meiner Nähe weilen kann, um unaussprechlich selig zu sein? Nur der Mensch, der innig zu mir betet. Und es steigen wenige Gebete zu mir empor, und darum auch erreichen nur wenige Menschen ihr Ziel auf Erden. Dass ihr zu mir beten dürfet, dass ihr euch wie Kinder dem Vater nähern dürfet und ihn angehen könnet um Hilfe, das ist ein Gnadengeschenk, das ihr Menschen alle viel zu wenig wertet, ja oft sogar missachtet. Denn alle eure Schwächen könntet ihr beheben durch das Gebet. Habt ihr also den ernsten Willen zur Höhe, zu mir zu gelangen, dann habt ihr durch das Gebet auch die sichere Gewähr, euer Ziel zu erreichen. Denn jede Bitte, die eurem geistigen Wohl gilt, findet Erhörung, weil sie das ist, was ich von euch hören will, das Verlangen nach mir. Aber ich helfe euch auch in irdischer Not, denn auch das habe ich euch zugesichert, so ihr fest und ungezweifelt glaubet. Darum dürfet ihr jederzeit die Gnade des Gebetes in Anspruch nehmen. Stets werde ich mich euch öffnen, so wie ihr betet, im Geist und in der Wahrheit. So wie ihr in vertraulicher Zwiesprache mir eure Nöte und Sorgen vortraget. Und ihr werdet nicht vergeblich der Erfüllung eurer Bitten harren. Denn ein Vater, der seine Kinder liebt, schenkt ihnen, was sie begehren, so es nur dem Heil der Seele nicht schadet. Denn ich werde niemals ein Kind enttäuschen, das mir restlos vertraut. Amen.